meine Brust, du süße Reine. Bei meinem Herzen fliehen ab, dass mich dein Auge sanft bescheine. Deinen Atem sauge ein. Gott wird das Fest an mich sich drücken, dass ich in dir glücklich sein. Ein Leben muss mir hoch um dich erlieb. Ein Lot in Gottes weiten Welten, wohl edler als das meine ist. Gib mir der König eine It's fair.